Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben eines intoleranten Aushilfsjedis, Folge 40, und ich reg mich noch immer als Radfahrer über meine Mitmenschen auf. In diesem Fall rege ich mich heute über Fußgänger auf, denn seltsamerweise schaffen es Fußgänger nicht, wenn man von hinten mit dem Fahrrad ranfährt und klingelt, eine vernünftige Verhaltensweise an den Tag zu legen, damit man mit dem Fahrrad einfach nur in ganz normaler Geschwindigkeit weiterfahren kann. Es ist tatsächlich so, dass wenn da vier Leute auf einem Weg für vier vor einem laufen, müssen die natürlich unbedingt nebeneinander laufen. Okay, sollen sie tun, aber wenn ich mit meinem Fahrrad von hinten komme, dann kann ich doch, wenn ich klingle, erwarten, dass dann einfach nur sich links eine Lücke bildet und ich links vorbeiziehe, weil alle Fußgänger irgendwie versucht haben, nach rechts zu gehen. Das Gegenteil ist allerdings häufig der Fall, denn da klingelt man und auf einmal stürmt derjenige, der ganz rechts läuft, dreht sich um, guckt seine Mitmenschen an und stürmt dann nach links. Während derjenige, der ganz links läuft, auf einmal nach rechts läuft. Die beiden in der Mitte, die gehen jeweils einen Schritt nach rechts bzw. nach links und machen Platz, so dass man im Grunde, wenn die beiden außen nicht kreuzweise laufen würden, locker durchfahren könnte. Aber dem ist eben nicht so. Und ich weiß auch nicht, warum das nicht funktioniert. Da fährt man auf fünf Leute von vorne zu. Und diese fünf Leute, anstatt einfach nur Platz zu machen, müssen sich erstmal organisieren und überlegen, wie sie denn irgendwie den Weg räumen können. Natürlich kriegt man dann auch noch den vorwurfsvollen Blick als Fahrradfahrer, was man sich denn einbildet, an dieser Stelle die traute Fünfsamkeit oder die traute Viersamkeit zu stören, indem man einfach nur auf die Leute zufährt. Manchmal klingelt man dann sogar noch, weil man denkt, okay, vielleicht macht man es ihnen einfacher und gibt Signal. Aber die Leute reagieren einfach mal nicht. Und das ist eigentlich so ein Problem. Ich habe gelernt als Kind, wenn ich die Klingel eines Fahrrads höre von hinten, dann gehe ich nach rechts. Dann weiche ich einfach nach rechts aus und mache links Platz. Das ist genau wie auf der Autobahn. Man fährt rechts und lässt die Leute links vorbei. Ganz einfach, ganz verständlich. Seltsamerweise kriegen es die Leute, sobald sie nicht im Auto sitzen, nicht mehr gebacken. Und irgendwie bringen es die Eltern ihren Kindern auch nicht mehr bei. Wenn ich dann tatsächlich sogar Eltern sehe, die ihren Kindern, wenn die schon nach links wegbrechen, dann nicht auch sagen, dass sie da bleiben sollen, dann wird's halt wirklich gefährlich, denn ich fuhr letztens mit meinem Rad so auf so eine Familie auf und klingelte aus weiter Distanz. Die Mutter sagte den beiden Kindern, so, ausweichen. Und ja, die wichen dann auch aus. Allerdings, anstatt da zu bleiben, wo sie sind, rannte das Kind dann doch noch nach rechts, weil die Mutter irgendwie, was auch immer, und rannte mir natürlich direkt vors Fahrrad, sprich, man bremst und ja, ist eigentlich damit beschäftigt, dem Kind dann trotzdem noch auszuweichen, weil so ein Radbremsen, ja, ist auch nicht so ganz einfach manchmal, je nachdem, mit was für der Geschwindigkeit man fährt. Aber man klingelt ja eigentlich frühzeitig, damit genau das Problem nicht entstehen sollte. Es entsteht trotzdem, weil die Leute zu blöd sind, auszuweichen. Oder einfach Platz zu machen. Es ist ja nicht so, dass ich nicht auch Platz mache, wenn jemand von hinten kommt. Und es ist ja nicht so, dass ich nicht sogar klingel. Was ich viel schlimmer finde, sind die Radfahrer, und da ist dann meinesgleichen wiederum gemeint, die Radfahrer, die nicht klingeln und einfach wie die gesenkten Säue an den Leuten vorbeirasen. Was übrigens damit zu tun hat, dass viele von den Radfahrern auch einfach mal gar keine Klingel an ihrem Rad haben. Was total unverantwortlich ist, denn so kann man auch nicht mal mitteilen, dass man kommt. Ja, entsprechend Fußgänger, die wie ein Hühnerhaufen durch die Gegend rödeln, wenn man klingelt. Das ist auch ein absolutes Ärgernis für Radfahrer. Tja, bis zum nächsten Rant.